Das Klößchen tagelang rechnete, wie viele Tafeln Schokolade er sich von seinem Anteil kaufen konnte. Die Kinder suchten die Küstenstraße und das Dorf ab. Doch von Mandan fand sich nirgends eine Spur.